Wir kommen! Halt die fest! Da kommt das Greenhorn! Verrückt! Lauf, Greenhorn! Er ist lebensmüde, ohne Gewehr! Ah, ihr könnt Howard nicht mehr helfen! Lauft! Da liegt ein Gewehr! Das ist meins! Ist er leer! Lauft noch! Der Bär hat euch gleich! Mit dem Gewehrkolben auf einen Grizzly! Wahnsinn! Abgebrochen! Bringt ihn von Howard ab! In die Augen! Richtig! Das war richtig! Er ist geblendet! Zurück! Vorsicht, Mensch! Was macht der Kerl jetzt? Will er ihn mit dem Messer kitzeln? Da! Er stößt zu! Springt zur Seite! Guter! Lauf doch weg! Der Bär kriegt ihn doch noch! Na und? Doch selber schuld! Jetzt! Der Bär fällt! Da liegt er! Er ist tot! Ihr könnt von den Bäumen herunterkommen und euch um Howard kümmern. Zu helfen ist ihm nicht mehr. Wir schaffen ihn zurück ins Lager. Rasch, Leute, zieht ihm das Fell ab, damit er zu den Schinken und zu den Tatzen kommt. Halt, Mr. Rattler. Hättet eure Messer benutzen sollen, als der Bär noch am Leben war. Jetzt gehört er mir. Was? Ihr wollt doch nicht etwa behaupten, dass ihr ihn erlegt habt. Denke doch. Unsinn. Wir haben sofort auf ihn geschossen. Und euch dann schleunigst auf die Bäume geflüchtet. Aber unsere Kugeln haben ihn getroffen. An ihnen ist er schließlich krepiert. Nicht an den paar Nadelstichen, die ihr ihm mit dem Messer beigebracht habt, als er schon halb tot war. Er gehört uns. Los, Leute, ich fange an. Das Messer weg, Rettler, oder? Ich werde euch lehren, mit dem Messer rumzuspielen. Du Hund, das war das letzte Mal, dass du... Einen Schritt weiter und ich jage euch eine Kugel in den Kopf. Fort mit dem Messer. Bei drei schieße ich, wenn ihr es in der Hand behaltet. Also, eins, zwei und... Halt! Seid ihr toll. Zwei Weiße wollen sich gegenseitig umbringen. Eines Bären wegen. Wer seid ihr denn? Mischt euch ja nicht ein, rate ich euch. Seid ihr ein Weißer oder ein Roter? Kaum zu unterscheiden bei eurer Kleidung. Ja, das stimmte. Vor uns stand ein kleiner, hagerer Mann in indianischer Lederkleidung. Er hatte einen Buckel, trug den Kopf unbedeckt, das graue Haar hing ihm bis auf die Schulter herab. Trotz seiner kleinen, verwachsenen Gestalt machte er einen bedeutenden Eindruck. Ohne Rettler weiter zu beachten, wandte er sich an mich. Habt ihr Kraft in den Knochen, Sir? Einen solch schweren Menschen so weit durch die Luft fliegen zu lassen? Das Kunststück macht euch so leicht keiner nach. Es war eine Wonne zuzuschauen. Also, das ist der Grizzly, den wir haben wollten. Schade. Wir sind zu spät gekommen. Noch einer, der darauf Appetit hat. Ihr wart auf seiner Spur, Sir? Ja. Seit gestern schon folgen wir ihr. Ihr redet in der Mehrzahl, Sir. Seid ihr nicht allein? Nein. Ich habe noch zwei Gefährten bei mir. Ihr werdet sie kennenlernen, wenn ich weiß, wer ihr seid. Wir sind Landvermesser, Sir. Und ihr seid hier tätig? Ja. Was vermisst ihr? Eine Bahn. Die hier vorübergehen soll? Ja. So habt ihr das Gebiet gekauft? Hey, hey, hey, hier ist kein Auskunftsbüro. Ich habe den Auftrag, mich an den Vermessungen zu beteiligen und tue das, ohne mich um das Übrige zu kümmern. Denke aber, ihr werdet trotzdem wissen, woran ihr seid. Das Land hier gehört den Indianern, und zwar den Apachen vom Stamm der Mescaleros. Ich kann bestimmt behaupten, dass sie dieses Land weder verkauft noch sonst in irgendeiner Weise an jemand abgetreten haben. Was geht euch das an? Kümmert euch um eure Angelegenheiten. Das tue ich. Denn ich gehöre zu den Mescalero-Apachen. Ich werde Kleki Petra genannt. Ah, Kleki Petra, weißer Vater, der berühmte Schulmeister der Apachen. Ja, der bin ich. Und jetzt werde ich euch meine Gefährten zeigen. Ein Weißer, der bei den Rothäuten lebt. Da kommen sie. Das ist Vater und Sohn. Das sieht man gleich. Der Alte hatte eine wunderbare Büchse. Ja, eine Doppelflinte. Der Schaft ganz mit Silbernägeln beschlagen.